Da endlich brach ins Nachbarzimmer Gelächter und Übermut. Licht flammte nebenan, ein Strahl davon spritzte durch die nur angelehnte Tür. Der alte Mann schrak jäh auf. Seine Frau, seine Tochter. Gleich würden sie ihn hier auf dem Ruhebett finden, ihn fragen. Eilig knöpfte er sich Rock und Weste. Was brauchten sie von seinem Anfall zu wissen? Was ging es sie an? Aber die beiden Frauen suchten ihn nicht. Sie hatten Eile offenbar, ungestüm hämmerte der Gong seine dritte Ladung zum Dinner. Sie richteten sich anscheinend her. Der Lauschende hörte durch die offene Tür jede Bewegung. Jetzt schoben sie die Laden auf. Jetzt legten sie leise klirrend die Ringe auf die Waschtische. Jetzt polterten Schuhe zu Boden und zwischendurch redeten sie. Jedes Wort, jede Silbe ging grauenhaft verständlich dem Horchenden ins Ohr. Erst sprachen und spotteten sie über die Herren, über kleinen Zufall der Fahrt, durchaus Leichtes und Lockeres im stolpernden Durcheinander während dieses sich Waschens und Bückens und Putzens. Da plötzlich schwenkte das Gespräch auf ihn über. »Wo ist denn Papa?« hatte Erna gefragt, voll Verwunderung, so spät an ihn zu denken. »Wie soll ich's wissen?« Das war die Stimme der Mutter, sofort verärgert bei der bloßen Erwähnung. »Wahrscheinlich wartet er unten in der Halle und liest zum 100. Mal die Kurse in der Frankfurter Zeitung. Sonst interessiert ihn ja nichts. Glaubst du, dass er sich den See überhaupt nur angesehen hat? Es gefällt ihm hier nicht, hat er mir heute Mittag gesagt. Heute wünschte er, sollten wir noch abreisen.« »Heute noch abreisen? Ja, warum denn?« Das war wieder Ernas Stimme. »Ich weiß nicht. Wer kennt sich in ihm aus? Unsere Gesellschaft konveniert ihm nicht. Die Herren stehen ihm offenbar nicht zu Gesicht. Wahrscheinlich fühlt er selbst, wie schlecht er zu ihnen passt. Wirklich, eine Schande, wie er herumgeht, immer die Kleider zerdrückt mit offenem Kragen. Du solltest ihn doch aufmerksam machen, wenigstens abends sich ein bisschen soignierter zu halten. Auf dich hört er ja. Und heute Vormittag, ich habe geglaubt, ich müsste in die Erde sinken, wie er den Teniente wegen des Feuerzeugs anfuhr. Ja, Mama, was war das? Ich wollte dich schon fragen. Was war das mit Papa? So habe ich ihn nie gesehen. Ich bin wirklich erschrocken. Ach was, schlechte Laune war es. Wahrscheinlich sind die Kurse gefallen oder weil wir Französisch gesprochen haben. Er kann es nicht vertragen, wenn andere vergnügt sind. Du hast ja nicht bemerkt. Während wir tanzten, stand er an der Tür wie ein Mörder hinter dem Baum. Abreisen, auf der Stelle abreisen. Und nur, weil's ihm plötzlich so beliebt. Wenn's ihm hier nicht gefällt, soll er doch uns unsere Freude lassen. Aber ich kümmere mich nicht um seine Launen. Er soll sagen und tun, was er will. Das Gespräch stockte. Offenbar war während des Redens die Abendtoilette beendet. Ja, die Tür wurde geöffnet, jetzt ging sie aus dem Zimmer. Der Kontakt knackte, das Licht erlosch. Der alte Mann saß ganz still auf der Ottomane. Er hatte jedes Wort gehört. Aber sonderbar, es tat nicht mehr weh. Gar nicht mehr weh. Das, was früher gehämmert und gerissen, dies wilde Uhrwerk, stand ganz still in der Brust. Es musste zerbrochen sein. Nichts zuckte auf an dieser scharfen Berührung. Kein Zorn, kein Hass. Nichts. Nichts. Ruhig knöpfte er die Kleider zu, tappte vorsichtig die Treppe hinab und setzte sich hin an ihren Tisch wie zu fremden Menschen.